Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die ältesten Spuren von Leben auf der Erde, die fanden Forscher in Westaustralien in Form von Fossilien, die rund 3,5 Milliarden Jahre alt sind. Im Fachmagazin Nature behaupten andere Wissenschaftler heute aber, sie hätten jetzt noch ältere versteinerte Bakterien gefunden, und zwar in Grönland mitten in der Pampa. Wie immer bei solchen Funden ist Vorsicht angebracht, denn die Indizienlage ist dünn und lässt Raum für verschiedene Interpretationen, wie Dagmar Röhlich berichtet. Die neuen Anwärter auf den Titel Älteste Fossilien der Welt sehen unspektakulär aus. Braune Bänder, die wenige Zentimeter hohe, kegel- und kuppelförmige Strukturen in graues Carbonatgestein zeichnen. Ihr Fundort? Grönland. Eine Gegend namens Isua, wo ein Stück uralter Meeresboden erhalten geblieben ist. Ihr Alter? 3,7 Milliarden Jahre. Wir haben sie in Isua in einem Gebiet gefunden, das uns schon lange wegen seiner geologischen Struktur interessiert. 2012 war dort ein Schneefeld abgeschmolzen, sodass wir erstmals das Gestein darunter untersuchen konnten. Und so haben wir diese Bakterienmatten gefunden. Sie sind sichtbare Indizien für Leben, und zwar in Form der frühesten Fossilien, die wir auf der Erde finden. Sagt Alan Nutman von der Universität Wollongong. Die braunen Linien wären dieser Lesart zufolge fossile Stromatolithen, Bakterienkolonien, die mit herabrieselndem Sand Schicht um Schicht Blumenkohl oder säulenartige Strukturen aufbauen. So sorgen sie dafür, dass die oberste Mikrobenlage Photosynthese betreiben kann. Wir können uns dessen bei diesen Stromatolithen nicht sicher sein. Sie stecken allerdings in Gestein, das anscheinend in einem flachen Meeresbereich abgelagert worden ist. Sie könnten also ihren Stoffwechsel mit Sonnenlicht angetrieben haben. Es ist die wahrscheinlichste Interpretation. Nur, dass sie wohl eine Form der Photosynthese betrieben, bei der kein freier Sauerstoff entsteht, urteilt Teammitglied Martin van Kranendonk von der Universität New South Wales in Sydney. Er hat in Westaustralien die bisherigen Rekordhalter untersucht, Stromatolithen, die 220 Millionen Jahre jünger sind als die von Isua. Alan Nutman. In Isua sind die Gesteine sehr schwer zu interpretieren, weil sie ins Erdinnere gezogen und sehr stark durch Hitze und Druck verändert worden sind. Dadurch gingen viele Details verloren. Trotz dieser Veränderungen ließen sich noch Reste von internen Strukturen erkennen. Und die belegten, dass es sich bei diesen Kegeln und Kuppeln um Stromatolithen handele, urteilt Alan Nutman. Es war Martin van Kranendonk, der diese Strukturen analysiert hat. Sie zeigen Merkmale, die nicht einfach durch Strömungen entstehen können. Diese Kegel und Kuppeln sind dafür zu komplex aufgebaut. Sie müssen von Mikroorganismen stammen, die am Meeresboden wachsen. Wir sehen interne Strukturen, die wir auch heute noch in Stromatolithen finden. Der geochemischen Analyse zufolge sei der Fundort etwas Besonderes. Bislang haben sich alle Carbonatgesteine in Isua nicht als Sedimente erwiesen, die sich an einem Meeresgrund gebildet haben. Vielmehr handelte es sich immer um metamorphe Gesteine, die entstanden, als im Erdinneren heiße Flüssigkeiten durch die Gesteine schossen. Genau das soll hier nicht passiert sein. Dieser Fundort war ein kleines Fenster, in dem die Belastung nicht so hoch war und das Ausgangsmaterial erhalten blieb. Und deshalb können wir sehen, dass es damals schon Leben auf der Erde gab. Andere Forscher sind nicht davon überzeugt. So erklärt die Spezialistin für frühes Leben, Frances Westall vom Centre de Biophysique Moléculaire, in einer Mail, die Arbeit ihrer Kollegen sei interessant, sie könne den Schlussfolgerungen jedoch nicht folgen. Und ISOA-Experte Minik Rosing von der Universität Kopenhagen urteilt? Ich sehe keine Beweise für Stromatolithen. Außerdem sind die Carbonate chemisch identisch mit allen anderen Carbonaten in ISOA. Für mich sind sie bei der Metamorphose entstanden, keine Sedimente. Damit enthalten sie auch keine Fossilien. Die wissenschaftliche Diskussion um die Entdeckung dürfte also heftig werden. Auf Grönland wurden möglicherweise die bislang ältesten Spuren biologischen Lebens auf der Erde gefunden. Dagmar Röhlich hat die kontroverse Debatte um den Fund zusammengefasst.